zur Unterstützung des offenen Schreibens der Vertretung der koreanischen Volksarmee in Panmunjom veröffentlichten das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Sozialideologie-Studiengruppe am 7. Juli eine gemeinsame Erklärung.